Dein Großvater, Suko, hat dir erlaubt, deinen Clan zu verlassen. Du bist frei. Tu und lasse, was du willst. Aber denke über mein Angebot nach. Ich biete dir eine ehrenvolle Zukunft. Der Bund der Schlangen braucht klugen Nachwuchs wie dich. Der Yangpü-Fluss glitzerte vor ihnen in der Sonne. Die drei Detektive saßen mit Suko auf einer Fähre und blickten über das Wasser auf die Skyline des modernen Shanghai. Auf den Flaschenöffner, das Ocean Aquarium und den Oriental Pearl Tower, in dem nach der verrücktesten Achterbahnfahrt ihres Lebens alles geendet hatte. Wahnsinn! Da waren wir überall! Ja, toll! Sag mal, können wir den Hügarten auch von hier aus sehen, Suko? Ach, vergesst es. Viel zu weit weg. Genau wie die Tempelanlage, in der Katara Peter nach seiner ersten Flucht ausfindig gemacht hat. Mhm.